Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Und heute reden wir über eine großartige Spielereihe, die leider zugrunde gegangen ist. Und zwar zu Stronghold. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Hofnarren eingeladen. Hey Hofnarri, wie geht's dir? Die Steuern sind zu hoch, mein Lord. Halt die Klappe und zahl mehr Steuern. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey Markus. Hallo. Wie bist du zu Stronghold gekommen? Ich bin du schuld? Nein, tatsächlich, da ist eine Spielezeitschrift einfach schuld. Ah, oh, okay, gut. Gott sei Dank. Da gab es damals noch sowas wie Demos. Ja. Und bei uns sind die ja als Abo eingetroffen zu Hause und dann habe ich die Demo installiert, dachte mir, ja, so ein bisschen Burg bauen, ja, was kann denn da Spaß machen? Ja, und dann musste ich mir das Ding kaufen. Bei mir war das auch durch Spielezeitschriften, habe ich damals drüber gelesen, ich habe Testvideos gesehen und war fasziniert von dem Spiel, von der Grafik, es sah super aus. Hab das Spiel aber erst 3 Jahre später gespielt, als es rausgekommen ist. Weil das Originalspiel Stronghold kam damals 2001. Wir haben 2002 und das ist 21 Jahre alt. Holy fuck! ja, also das kam damals 2001 raus und auf einer Spielezeitschrift im Jahre 2003 oder besser gesagt 2004 und zwar in der Erstausgabe 1.2.1.2004, die im Dezember rauskam, im 2003, war als Vollversion zu meiner Überraschung Stronghold mit drin. Naja, da waren wir ja schon, wie ich vor kurzem erst erfahren habe, beim dritten, nicht beim zweiten Spiel. Richtig. Und das hat mich voll überrascht. Ich so, oh cool, Stronghold ist drin, geil. Fuck yeah. Und da habe ich mich hingesetzt und habe im Prinzip komplett den Dezember über Stronghold gespielt. Und ich bin ein absoluter riesengroßer Fan der ersten beiden Teile. Also wirklich Stronghold und Crusader. Stronghold, Crusader, ja. Es gibt, also das erste Stronghold damals ist ein, also wer Stronghold nicht kennen sollte, ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das sich eigentlich des Themas mittelalterliches Burgenbauen annimmt und mit Kämpfen, mit Burgbelagerungen, die fantastisch sind, die so gut sind, oh, wenn man belagert wird, nicht wenn auch, man selbst auch mit belagert. Mit Fallen, die du stellen kannst, ja, ja, wie im Mittelalter mit Ölteppichen und allem. Du kannst deine komplette Burg selber aufbauen, egal wie, du kannst sie in Form einer Blume aufbauen oder was weiß ich, eines Phallus-Symbols. Was ich halt cool finde, das ist echt realistischer Burgbau. Ja. Das ist realistischer Burgbau. Du hast 2 Kampagnen gehabt im ersten Teil. Und zwar hattest du die normale Hauptkampagne, in der 4 feindliche Feldherren, und zwar Herzog de Puys, die Ratte. Ha, der Puys wird euch dahin fliegen, wie eine Fliege vom Brot. Großartig. Dann die Schlange gab's noch. Dann Das Schwein. Das Ich fand den so schlimm. Er war so übel. Und ich musste den einfach immer nur töten, weil ich es nicht mochte, wenn er mir unten irgendwelche nervigen Kommentare abgegeben hat. Oder am Ende noch Wolpe, der Wolf. Das war der letzte in der Kampagne, die du da gekämpft hast. Ich glaube, das war sogar der wirklich vom Spieltechnischen schwerste. Ja, weil es auch der letzte war. Stellen sich dem Spielern in der Militärkampagne entgegen, wobei jeder von ihnen anders auf andere Taktiken setzt. Die Story ist halt, durch eine Verschwörung wurde der König des Landes gefangen genommen, wodurch zum Bürgerkrieg kam, der Vater des Protagonisten, den du spielst. Du hast keinen Namen, du bist einfach nur der Feldherr. Oder besser gesagt, der Sohn dieses Typen. Du bist nicht mal der Feldherr, du bist der Sohn. Du bist einfach nur der Sohn, weil dein Vater bei dem versuchenden Waffenstillstand aus dann umgebracht wurde. Also übernimmst du jetzt halt das Land, fuck it. Kämpfst du halt am Anfang gegen die Ratte, dann gegen die Schlange, das Schwein, danach der Wolf. Finde ich richtig gut, aber am meisten Spaß hat mir tatsächlich die Wirtschaftskampagne gemacht in dem Game. Du hast dir die Wirtschaftskampagne angetan? Die habe ich am meisten gespielt in Stronghold. Weil ich ehrlich, ich liebe das Kämpfen in dem Spiel. Das Kämpfen ist großartig. Weil du hast, auch die Animationen sind großartig. Aber du siehst wirklich in diesen wunderschönen, auch heute noch, wunderschönen Pixel-Animationen, wie die ihren Bogen nehmen, zielen und den dann abhauen. Und dann hörst du wirklich so, finde ich großartig, absolut. Du siehst auch, wie ein Gerber das Wild erst abschießt, zu seiner Hütte trägt und das dort ausnimmt und dann erst in den Speicher, in den Kornspeicher trägt. Ja, das finde ich so cool. Das hast du ja nicht so viel in den Wirtschaftskampagnen. Oh, in der Wirtschaftskampagne, da musstest du unter anderem gegen die Pest vorgehen, weil die da dir alles mögliche verreckt ist. Da musstest du vor gegen Rohstoffknappheit, da musstest du vor gegen Naturkatastrophe. Es war cool. Es hat Spaß gemacht. Also, jetzt habe ich am liebsten gespielt. Gut, die Hauptkampagne ist natürlich genial. Die Wirtschaftskampagne war so ein kleines Nebending, so nebenher. Aber ich fand das richtig geil. Und ich hatte damit richtig Spaß. Allgemein hatte ich mit Stronghold richtig, richtig viel Fun. Sollte ich das vielleicht jetzt mal in Erwägung ziehen, jetzt, wo ich alles zu einem Wirtschaftssimulator mache? Könntest du? Ja, früher mochte ich ja gar nichts, was irgendwie so mit Wirtschaftssimulation zu tun hat. Ich meine, könntest du? Du könntest dir das tatsächlich natürlich auf GOG, auf Good Old Games kaufen. Da kostet es übrigens, wenn es im Angebot ist, 1 Euro. So viel kostet es übrigens auch in der Steam-Version. Und zwar Stronghold HD ist für die heutigen PCs aufgemotzt. Das heißt, du kannst es ohne Probleme, kannst du Stronghold auf den heutigen PCs spielen. Ohne Probleme, absolut hervorragend. Funktioniert sowohl in der GOG als auch in der Steam-Version. Wenn die im Angebot sind, kosten die 1 Euro. Das ist allemal wert. Also, das ist ja nichts. Es ist gar nichts. Das ist absolut allemal wert. Da kannst du, es funktioniert auf jedem Laptop, kannst du das Spiel wunderbar spielen. Ich finde es halt so geil, dass es dieses Aufbauen finde ich halt cool. Du hast Trebuchets gehabt. Du hattest Ritter, du hattest Pechfallen, du hattest Stachelfallen, fand ich so gut. Es war richtig geil aufgebaut. Du hattest ich finde immer noch wunderschöne Grafik. Es ist zwar sehr pixelig, aber es hat noch so einen gewissen Charme. Also ich muss aber sagen, das Pixel gestört überhaupt nicht. Absolut nicht, fand ich auch richtig gut. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Du hattest Leute mit Streitkolben, mit Schwertern. Du hattest Pech, dass du im Sumpf abgebaut hast. Und die ganzen Animationen von den einzelnen Dingen, die du aufgewachsen hast, sind so schön und so mit Liebe bearbeitet. Es ist so gut gemacht. Und das Wichtigste, du hattest Kommentare deiner Bürger zu Lebensmitteln, Steuern. Der beste Trick, den du machen konntest, ist, wenn du unglaublich viel Nahrung hattest, wenn du halt so ein System aufgebaut hast, wo dein Kornspeicher, deine 2 Kornspeicher, die ich mal irgendwann gebaut habe, einfach voll sind mit Essen. Du konntest deine Leute, aufhalten, wie viele Steuern sie zu zahlen haben. Von 0 Steuern bis zu extrem viel, bis zu ich gebe euch Geld. Kannst du auch machen, wenn du zu viel Geld hast anscheinend. Und wenn du halt den Leuten so richtig schön viel Geld gegeben hast, konntest du deine einzelnen Leute anklicken, zum Beispiel die Bauern. Die haben zum Beispiel gesagt, ich hab so viel zu essen, dass ich richtig rund werde. Oder wenn du ihnen keine Steuern zahlen lässt, sagen sie auch manchmal, keine Steuern sind ja eine Sache, aber wie wär's mit einer kleinen Gabe? Nun komm schon. Das war der Moment, in dem ich den Steuerregler genommen habe. Und ihn auf Maximum gestellt habe. Wenn du den Steuerregelung auf Maximum gestellt hast und das Essen geben auf Maximum gestellt hast, waren die glücklich. Die haben unglaublich viel gezahlt. In ganz kurzer Zeit hast du einen Haufen Geld gekriegt. Du hast zwar einen Haufen Rohstoffe verloren, aber du hast in einer ganz kurzen Zeit einen Haufen Kohle gekriegt, die du für andere Sachen gebraucht hast. Das ist ziemlich cool. Was dir aber halt in der Kriegerkampagne nichts bringt. Weil dir irgendwann diese bekloppten Gegner deine Wirtschaftswege kaputt machen. Ja, das ist halt... Es muss ja alles erstmal in deine Burg reinkommen. Richtig. Aber dafür konntest du das alles wunderschön einzäunen mit dem absolut einfachen Bogenbausystem. Einfach nur, du hast dieses Bogenbausystem... Wer hat so viele Ressourcen und Geld? Du hast halt dieses Bogenbausystem gehabt. Du konntest halt einfach das an Boden langziehen und das wurde dann einfach aufgebaut. Und das fand ich halt super. Weiß doch, man schützt nur seine Schatz- und Kornkammer, bevor es irgendwer anzündet. Und seinen Lord, weil sonst heißt man, rückt dem Lord zu Leibe. Super. Scheiß das, auf den Lord. Es ist so großartig, was da für Sätze rauskamen. Was soll das noch? Wölfesheier! Irgendwo hin, umgeben von Fallen. Ja, Wölfesheier! Dann kommen die Gegner und sterben durch die Fallen. Ein Bär greift die Siedlung an, my Lord. Ich fand die Kommentare immer noch das trashig geilste ever. Wenn du den, die waren den, so trashig. Ist so geil. Wenn du den Hofnarren mehrfach angeklickt hast, hat er E-Gitarre gespielt. Echt? Ja. Das weiß ich noch. Wusste ich nicht. Viel witziger fand ich, als ich das Spiel am 25. Dezember gestartet habe. Normalerweise sagt das Spiel Hallo, my Lord, wenn du startest, ne? Am 25. Dezember sagt dieses Spiel Frohe Weihnachten, my Lord. Ja, finde ich aber, also das war für damalige Verhältnisse echt modern. Das hat mich komplett aus dem Konzept gerissen. So, oh cool, ich habe ein Easter Egg entdeckt, was keiner kannte. Nice. Ich habe das total gefeiert damals. Ich fand das super. Oh, ich fand das so gut. 2002 gab es dann direkt den nächsten. Passiert das selbst heute noch viel zu wenig? Ha? Es passiert heute viel zu wenig sogar. Ja, das stimmt. 2002 gab es den Nachfolger Crusader. Er gilt als der beste Teil der Reihe. Ich finde den ersten besser. Mhm. Aber Crusader ist auch sehr, sehr, sehr, sehr gut. Das Spielprinzip und Aufbau entspricht Stronghold in beiden gehend. Nur in Crusader ist es so, du bist halt Kreuzritter und du bist halt im Orient unterwegs. Das heißt, du hast vorgängig mit der Wüste zu tun. Das heißt, du hast ziemlich wenig Möglichkeiten, deine Wirtschaft aufzubauen. In der Wüste ist das nicht so gut. Was halt nochmal sehr, sehr viel extra strategisches Denken mit reingebracht hat. Fand ich auch großartig. Selbe Grafik, absolut schön gemacht. Zusätzlich gibt es neben den vier Charakteren aus dem Vorgänger noch drei weitere arabische Fürsten, einen Sultan, einen Kalifen, einen Wazir, einen Emir und Saladin. Zudem kann man auch gegen Richard Löwenherz, den Sheriff von Nottingham und Kaiser Friedrich I. oder einen Abt gespielt werden. Es ist großartig, das Spiel. Das ist wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut. Es hat einen Haufen Missionen. Ich glaube, der erste hatte 25, das war, glaube ich, 80. Soweit ich noch weiß. Ich weiß nur, dass ich es nie durchgespielt habe, den zweiten. Habe ich auch nie, nein. Ich habe ihn auch nie durchgespielt. Den ersten mehrfach, den zweiten irgendwie nie so richtig. Und auch nie richtig durch. Aber dennoch, sehr, sehr großartiges Spiel. Ist von den Firefly Studios gemacht. Von den damaligen Firefly Studios. War fantastisch. Kann ich einfach nur empfehlen. Ja, also die tatsächlich. Sounds auch wieder alle total ja, klasse. Der Hammer. Es ist absolut, das Spiel ist fantastisch. Und auch wieder zu finden auf GOG, selbstverständlich. Crusader HD. 2 Euro. Nö, im Normalfall für 8. Aber wenn es im Angebot ist, tatsächlich für 1 bis 2 Euro. Also auch auf genauso wie auf Steam. Kann ich einfach nur empfehlen. Absolut fantastisch. Dann gab es 2003 War Chest. Ist eigentlich nur Erweiterung zu Crusader. Die ursprünglich nur in Nordamerika erschienen ist. Das Neuerungen sind allerdings auch Bestandteil von Stronghold Crusader Extreme. Das heißt, es sind auch ein paar extreme Karten dazu. Das heißt, es sind ein bisschen schwerere Karten dazugekommen. Macht aber auch nichts, macht auch jede Menge Fun. Es ist halt, in Warcraft gibt es 8 neue Gegner beziehungsweise Verbündete, wobei 3 davon bereits vor dem Erscheinen auf der Homepage von Stronger zum Download beistanden. Der Charakter Sir Longarm war bereits Bestandteil der Ursprungsversion von Stronghold. Des Weiteren bietet die Erweiterung 30 neue Missionen. Das heißt, du hast nochmal einen Haufen Missionen draufgesetzt, die wie bei Stronghold Crusader auch dem Schwierigkeitsgrad entsprechend angeordnet sind. In War Chest treten die historischen Charaktere König Philipp, Kaiser Friedrich sowie der Sheriff von Nottingham auf. Absolut fantastisch, großartig. Und damit endet der gute Part von Stronghold. Damit endet der, glaube ich, bekannteste Part von Stronghold. Ja, weil 2005 erschien dann Stronghold 2. Der erste Teil in einer frei drehbaren, absolut hässlichen 3D-Ansicht. Ich habe mir damals gewünscht, können wir die alte Grafik zurückbekommen. Ich Nein, auch. das ist kein Scherz. Ich auch. Ich habe mir damals auch gewünscht, warum kriegen wir die hässliche, selbstentwickelte Dragonfly Engine und nicht das Spiel, warum lasst ihr das nicht einfach auf der alten Grafik? Es hat bei den Siedlern auch funktioniert. Ja, du Warum weißt doch, nicht? modern, neu ist immer besser. Ja, da musste man, da hieß es, da war wieder dieses typische 3D, es sieht neu aus, ne? Ist besser, also müssen wir es machen. Und verkauft sich bestimmt unsere Spiele auch noch Das hat dem wesentlich Spiel besser. überhaupt nicht gut getan, meines Erachtens, weil die haben sich viel zu sehr in dem Spiel auf die Grafik konzentriert, als auf das Spiel selber. Ja, das Spielerische war nicht mehr so geil wie im ersten noch. Absolut nicht, nein. Ich hab's nicht lang gespielt. Ich glaube, eine Stunde, wenn Ich überhaupt. glaube, ich habe drei Missionen, doch drei Missionen habe ich gespielt. Ja, also ich fand's persönlich gesagt echt nicht gut. Ich mochte die Missionen nicht. Ich mochte diese hässliche 3D-Engine nicht. Dieses frei drehbare. Das hat dir. Du hattest zwar vorher, konntest du auch deine Karte drehen in halt vier verschiedene Richtungen. Was ich nie gebraucht habe, weil ich sie tatsächlich immer auf dem Standardding drauf hatte. Das hat mir aber auch gereicht. Du hast in Stronghold 2 unglaublich schnell die Übersicht verloren durch diese freidrehbare Ja. Karte. Oh, und die ist schlecht geworden, sage ich dir. Ja, es ist. Also ich fand's leider nicht so gut, ehrlich. Es war furchtbar. Es war Also ganz einfach ehrlich, ich habe es schade. gespielt, habe danach den ersten Teil wieder installiert und lieber dort wieder gegen die Ratte gekämpft oder das Schwein. Ja, das stimmt. Ja, Das hat es war auch für mehr mich Fun eine gemacht. verlorene Chance. Ja. Muss ich ehrlich sagen, man hätte sich Produktionskosten sparen können, weil die neue Engine war einfach nicht erforderlich. Nein, absolut nicht. Die neue Engine kannst du wunderbar weglassen. Absolut. Braucht kein Mensch. Also, ich fand's nicht gut. War von sehr vielen Leuten. Sind zwar vom Bogenbau, vom Verteidigungssystem eingeladen. Also, sehr viele Leute haben gesagt, es macht Spaß. Ich persönlich fand es nicht so gut. Es Dann. mag halt schon Spaß machen, aber Langspielreiz, so wie der erste Teil, hat es nicht gehabt. Ja, Es war halt neu. und dann kam 2006 der schlechteste Teil der Reihe bis jetzt, bis zu dem Dato, und zwar Stronghold Legends. Habe ich nie Also, gespielt. Stronghold war schon immer bekannt für. Du hattest halt so ein bisschen Realismus drin, im Gegensatz zu, du hattest realistische Figuren drin, ne? Leute, die auch existiert haben, du hast den Burgenbau gehabt, was halt Ja, auch das so ist wie auf Realismus was. getrimmt wird. Stronghold Legends ging komplett auf Fantasy, auf Sagen und Oh. Legenden. Yay, Das das hat. macht natürlich Sinn. Kein Mensch wollte das. Das Bei baut einer grob. Fanbase, die auf Realität aus ist. Ja, der geben wir jetzt etwas mit Fantasy, Drachen, Legenden und so weiter. Hast du es gespielt? Ja, habe ich. War wenigstens der Tatsächlich. Burgenbau noch realistisch oder auch so Fantasy? Er war okay. Er war relativ okay. Es ist immer noch auf der hässlichen 3D-Engine geeicht. Es war kein gutes Spiel. Absolut kein gutes Game. Du hattest. Es hat einfach irgendwie nach ganz kurzer Zeit schon keinen Spaß gemacht. Weil es hat sich nicht angefühlt wie ein Stronghold, sondern es hat sich angefühlt wie eine schlechte Mod für Stronghold. Oh. Das war fürchterlich. Also ich fand's absolut nicht gut. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, finde ich. Aber gibt es Leute, die es überhaupt mögen? Keine Ahnung. Es gab nie einen Also nächsten Teil davon. bestimmt gibt es das immer, Leute, die es mögen. Aber ich meine, war es ein kommerzieller Erfolg, weißt du das? Es gibt Bewertungen, gab es 6 von 10, 5 von 10, 6 von 10, also Mittelmaß. Okay, Es war also. hauptsächlich Mittelmaß. Also ich fand es nicht gut. Ich habe. Das heißt, ja, man könnte ja mal Stronghold Legends ausprobieren. Ich habe es ausprobiert und habe dann so nach 2, 3 Stunden gesagt, ja, das ist kein Stronghold mehr. Das fühlt sich an wie eine schlechte Mod für Teil 2. Oh, wow. Es war so. Also ich hätte es tatsächlich links liegen lassen. Dann gab es 2008 Stronghold Crusader Extreme. Stronghold Crusader Extreme ist halt, wie gesagt, dieses Extreme Stronghold noch ein bisschen noch ein paar mehr Missionen gemacht. Du hast Kampagnen gehabt, in denen du, glaube ich, 300, 400 Einheiten auf einmal auf der Karte hattest, was sehr, sehr cool war. 300, 400. Ja, das war ein absolutes Gewusel. Es war schon ziemlich cool. Boah, Das kommt ja schon fast an Warhammer-Schlachten. Es sind extrem unübersichtliche Gefechte. Falls geworden. Ja, weil es halt auch damals unübersichtlich war, was ich auch cool fand. Natürlich haben die Leute wieder rumgemeckert, ne? Vor allem wegen der Größe der unübersichtlich gewordenen Gefechten soll das Spiel einen Reiz verloren haben. Finde ich gar nicht. Das hat überhaupt dadurch, das hat noch mehr Reiz gekriegt dadurch. So ist es nun mal, wenn man sich die Realität vorstellt. Viele Fachmagazine bezeichneten die neuen Missionen als unspielbar und unfair und vergaben dadurch im Vergleich mit den anderen Titeln des Spiels sehr niedrige Wertungen. Neben dieser speziell bezogenen Kritikpunkten sorgten unter anderem sorgten für wenig Änderungen. Es ist so dasselbe, nur dass das Spiel jetzt schwerer ist. Ja, und? Ja, und ich finde es eigentlich schon eine Neuerung, dass der Wuselfaktor in den Schlachten zur Unübersichtlichkeit führt. Q 7 Jahre später, Dark Souls kommt raus. Oh geil, endlich mal ein schweres Spiel. Oh Mann. Ja, es ist relativ... Es war nicht beliebt. Es war leider nicht beliebt. Ich fand's gut, ich fand's spaßig. Ja, genau, richtig. Hauptziel der Entwickler war es, riesige Massenschlachten bis zu 10.000 Einheiten zu ermöglichen. Und das ist möglich. Ja, da hat jemand zu viel Warhammer gespielt. Ja, anscheinend. Dann gab es 2011 das bis dato schlechteste Stronghold. Und zwar aus Stronghold, welcher Perspektive? Aus aller Perspektive, und zwar Stronghold 3. Oh. Ja, von dem ich auch nicht wusste, dass es einen dritten Teil wirklich gibt. Ich dachte immer, das ist so ein April-Scherz gewesen. Ja, ich habe auch so gedacht, so, es gibt drei Teile davon. Ja, es gibt anscheinend Teil 3. Auch wieder im hässlichen 3D, mit neuer Physiktechnologie, in der Voraussetzung für einige der neuen Features wie Tageszeiten, Wettereffekte, Leuchtfeuer und Heuballenwerfer. Gebäude können frei gedreht und quer durch die Karte gebaut werden, somit der Spieler nicht mehr an das Gitter des Vorgängers gebunden ist. Die Heuballenwerfer hört sich cool an. Ja, anbrennen und anzünden und losschmeißen. Die Komplexität des Spielsystems wurde reduziert, was sich vor allem in der neuen Liste für den vereinfachten Umgang mit Steuern, Nahrungsrationen und ähnlichem Beliebtheitsfaktoren widerspiegelt. Das heißt, das Spiel wurde einfach runtergedammt. Gestreamlined. Ja, richtig. Komplett nach unten gedammt. Oh, ich war der Letzte. Euch waren die Spiele immer zu schwer. Kein Problem. Jetzt bräuchte ich euch fast gar nicht mehr drum kümmern. Statt wie am Vorgänger auf eine selbstentwickelte Grafik-Engine zu setzen, lizenzierte Firefly die Vision Engine des deutschen Middleware-Anbieters Trinity. Daneben verwendet das Spiel die Habakkuk Engine. Und ja, es ist halt. Also, was ich gehört habe, ich selber habe ich es nicht gespielt, weil ich habe mich extrem weit davon ferngehalten. Weil ich habe gehört, das Spiel ist nicht fertig. Stronghold erhielt. Stronghold 3 erhielt mehrheitlich negative Kritiken, 47 von 100, und wurde oft als unfertig bezeichnet, da nahezu jeder Aspekt des Spiels Mängels aufwies. Das Spiel wurde runtergedammt, es hat Logikfehler drin, ungenaue Platzierungen und unfaire Spielebalance, fehlerhafte KI. Das Spiel war damals ein absolutes Bugfest. Wow, Gott sei Dank habe ich es nicht gespielt. Ja, erschien übrigens dann ein Jahr später, am 25. Mai, eine Gold-Version, enthält neue Burgen, die Patches bis Version 1.10 und zusätzliche Blackstaff-Kampagne, die sich mit anspruchsvollen Missionen besonders an fortgeschrittene Spieler wenden sollte. Trotzdem hat es das Spiel irgendwie nicht gerettet. Es war... fortgeschrittene Spieler, also ich streamline ein Spiel, damit es quasi selbst unerfahrene Strategen spielen können. Ja. Und dann bringe ich einen Patch raus, um es ein bisschen schwerer zu machen. Ist für Strategen immer noch nicht schwer genug. Nee, das stimmt. Ja. Also ich finde es halt nervig, dass es halt zu doof gemacht haben, finde ich. Ja. Wenn du dir jetzt also es gibt's auf Steam, ne? Das Game. Wenn du da die Rezensionen sind größtenteils negativ. Kann ich verstehen. Ganz ehrlich. Ja. Ich verstehe total, warum. Achso, das ist nicht empfehlenswert. Stronger 2 was a lot better than this. And Stronger 2 sucked. no skirmish, no skirmish, no gain. Simple as that. Das ist keine skirmische Ding mehr. Was? Ja. Skirmish-Missionen sind doch die besten zum mal üben, ausprobieren, kennenlernen, das Spiel. Ja. No skirmish. Skirmish komplett weggelassen. Das ist halt so, eins der Hauptfeatures des Spiels ist einfach mal rausgenommen. Ja, die haben es halt downgedumpt, was halt Blödsinn war. Also dank dir bin ich jetzt zumindest wieder froh, dass ich es nicht gespielt habe. Also ich habe mich sehr weit davon ferngehalten und ich habe auch niemandem gesagt, dass es existiert, ganz ehrlich. Okay, aber weil du genau wusstest, also die Kritiken schon gehört hast von vornherein, oder? Weil ich es gesehen habe und ich dachte, das wird nichts. Du hast es gesehen. Das ist so dieses typische, es kommt irgendein Trailer dazu raus, ne? Ich sehe den Trailer und ich weiß von vornherein, ja, yep, this is going to suck. Weil ich hatte recht. So wie jetzt mit dem neuen Siedler? Ja. Hast du ja auch als einer der Ersten in meiner Umgebung gesagt, das kann nichts werden. Ja, das kann nichts werden und ich hatte recht. Es ist halt kein Siedler 2. So. Jetzt kommt was, wovon ich tatsächlich vergessen habe, dass es existiert. 2012 kam Stronghold Kingdoms. Ich habe komplett vergessen, dass Stronghold Kingdoms existiert. Das erste kostenlose MMO-Strategiespiel der Reihe. Es What? Ist, ja, es ist ein 2D und soll grafisch an den ersten Teil anknüpfen, was zum Teil durch die gleiche Engine realisiert wurde. Zum Spielen zu können, bedarf es einen kostenlosen, wunderbaren Stronghold Kingdoms Client, mit dem man sich mit seinem Account anmeldet. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel noch existiert. Ganz ehrlich. Es existiert noch. Es läuft sogar noch. Echt? Es existiert noch? Ja. Seit 2012 kannst du Stronghold Kingdom spielen. Ich habe komplett vergessen, dass dieses Spiel existiert. Wow. Mich würde tatsächlich interessieren, ob das noch jemand spielt. Im kostenlosen Strategiespiel Stronghold Kingdoms bauen sie nach und nach ihre eigene mittelalterliche Siedlung auf und messen sich gegen andere Online-Spiele. Das heißt, andere Online-Spiele? Das heißt, die Dings-Version davon, von Stronghold 1, die Multiplayer-Fassung im Prinzip. Ja. Ja, das will niemand. Vor allem, wenn ich Multiplayer spielen will, spiele ich es halt Multiplayer. Also das, ja, der Multiplayer ist nicht so gut. Aber also das will wirklich niemand. Stell dir vor, du baust dein Dorf auf, bist da richtig happy drauf, lockst am nächsten Tag ein, niedergebrannt von, keine Ahnung, Bitch Slayer 22 oder so. Bitch Slayer 22. Oder Drag My Nuts Around Your Face 16 oder was, keine Ahnung. Du bist zu viel im Internet unterwegs. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das will niemand. Aber gut, okay, ich bin ja auch kein besonders nicht großer genug Fan. Handy Games, die genau dasselbe machen? Ja, wie zum. Keine Ahnung, wie hieß dieses? Ich habe keine Ahnung. Was hieß es? Clash of the Titans? Clash of the Champions? Irgend so ein Scheiß halt. Clash of Cultures. Oder Clash of Cultures. Irgend so ein Scheiß halt. Ist doch sowas. Also sag nicht, dass das keiner will. Also ich glaube, heutzutage als Handygame gäbe es da einen Absatz. Ich sage es immer wieder gerne noch einmal, fuck Handygames, scheiß auf die Dinger, braucht kein Mensch. Und brauchen tut die auch keiner. Ja, sollte auch keiner spielen, aber naja, was soll's. Ja, ich brauch keiner. Brauch einfach keiner. Laut Bewertung 75%, 68%, 7 von 10. Also braucht kein Mensch. Dann gab es 2014 Stronghold Crusader 2. Wieder in 3D gespielt. Wieder? Hast du das gespielt? Ja, habe ich. Aber auch nicht lang. War nicht gut. Wieder in 3D gehalten, wieder mit der Havoc Physik Engine. Wieder mit derselben Grafik Engine wie Teil 3 gebaut, wo ich mir schon dachte, nicht so gut. Mir hat es nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es auch nicht gut, ganz ehrlich. Ich habe es angefangen, habe es dann wieder aufgehört und abgestempelt als, okay, Stronghold ist für mich vorbei. Es existiert nur eins und Crusader. Ja, schon irgendwie. Also ich fand es dann nicht mehr gut. Ich fand Stronghold Crusader 2 auch nicht gut. Es hatte wieder dieses Problem, es ist 3D. Stronghold gehört einfach nicht in 3D. Meines Erachtens. Das funktioniert in 3D einfach nicht. Das 3D hätte mich nicht gestört, aber es hat sich echt nicht mehr angefühlt wie ein Stronghold für Nee, mich sich anfühlt. ja auch nicht. Eigentlich hat es sich mehr angefühlt wie in Age of Empires. Ja, und ich weiß nicht, Stronghold, wenn ich es mal beschreiben müsste, hat sich für mich immer angefühlt wie, also Stronghold und Crusader, wie so ein Social-Life-Game nur im Mittelalter. Ja, irgendwie schon. Ist aber sehr gut bewertet überall. Also die Leute haben richtig Echt? Spaß damit, glaube ich, finden es richtig gut. Ja, vielleicht war ich auch nur raus zu lange. Also jedem, dem es Spaß macht, gerne, hey, haut rein. Stronghold, wow. Very good slave simulator. Slave Simulator? What? And you can throw dead cows into enemies until they die of death. Interessant. Ja, du kannst. Das Spiel enthält einige neue Features, wie beispielsweise einen Sklaventreiber, neue dynamische Ereignisse, ein neues Schlachtfeld-Interface und Verbesserungen der Engine zur Animation und Echtzeitphysik. Ich finde es. Nein, für mich persönlich gesagt, ich finde es nicht gut. Absolut nicht. Ich find's echt nicht gut. Also, aber gut. Es ist halt wieder bei Geschmackssache. Ich persönlich Ja. lieber halt Teil 1 und Crusader. Und das war's. Den Rest brauche ich irgendwie nicht. Dann kommt bis dato das Okay. schlechteste Spiel der Reihe raus. Wieder mal. Jetzt tatsächlich das Ich schlechteste Spiel der ich Reihe. dachte, das dritte war schon das schlechteste. Ja, aber das jetzt kommt ein Spiel, das alles getoppt hat. Und zwar Stronghold Warlords. Oh. Wo sind's alle drauf gewartet haben und gesagt haben, ja, das Spiel wird super, das Spiel wird absolut klasse und das spielt auch im feudalen Japan, wo ich mir dachte, so was zur Hölle hat das mit Stronghold zu tun? Wieso sind wir im Imperial, wieso sind wir im Shogun? Das ist doch nicht Stronghold. Stronghold ist Mittelalter Burgen und nicht Ach, Mittelalter ich muss Japan. sagen, ich habe mich drauf gefreut, ganz ehrlich. Ich nicht. Also, so mittelalterliche, asiatisch, Japano-Shogun-Festungen aufbauen. Ja, und ich hab das Trailer gesehen, dachte mir so, das wird nichts. Das kann Du hattest nichts recht. werden. Das kann nichts Hättest du mir werden. das damals einfach mal gesagt? Es ist sehr gemischt aufgenommen worden. Viele sagen, das ist das schlechteste Stronghold, was ich hier gespielt habe. Andere sagen, oh, it has improved von Part 2. Ja, aber. Nein. Einfach nein. Also ich find's nicht gut. Ich find's echt Katastrophe. Nee, es mir hat's nicht gefallen, als ich es gespielt habe. Ich hab's nicht lang gespielt, vielleicht so 20 Minuten, dann hab's danach gerefundet. Also ich dachte, Echt? nee. Nee, also ich hab's fast 2 Stunden gespielt. Ja, und dann keinen Bock mehr gehabt. Weg damit. Aber ich Nee. war ja schon in dem Stadium, Stronghold ist für mich gestorben. Ja. Stronghold ist für mich seit Teil 2 tot. Aber man gibt ihm halt dann doch immer mal wieder eine Chance in der Hoffnung auf, ah, es könnte ja noch besser werden. Weißt du, wenn sie auf die Idee kommen täten, hey, wir benutzen die alte Grafik-Engine von damals nochmal und machen ein richtiges Stronghold 2, dann wäre ich komplett zufrieden damit. Awesome. Dann wäre ich richtig zufrieden damit, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber nein. Also so scheiß Grafik-Engine muss es wohl nicht liegen. Vielleicht liegt es ja am Szenario. Packen wir es nach Japan. Japan mag jeder. Let's go. Oder nach Okay, wir Asien. haben alles Asien mag geändert. jeder. Das haben wir alles geändert. Den Leuten gefällt es irgendwie immer noch nicht. Woran kann das liegen? Ich habe eine Idee. Bau mal ein Multiplayer ein. Oh. Multiple. Pass auf, das nächste kommt als Handy-Ableger. Oh, dann gebe ich auf. Stronghold 4 Mobile. Ah, hör auf. Das ist mir jetzt schon schlecht, wenn ich nur daran denke. Mit Deibel. Ich meine, das haben sie noch nicht probiert, ne? Hör auf, ihnen die Ideen zu geben. Wo wir gerade dabei waren, was haben wir noch nicht probiert? Handy-Games laufen doch gerade gut. Nein. Konsolenversion, yay. Das gehört nicht auf Nein, Konsole. nein, nein, nein, nein, Absolut nein, nicht. nein. Sowas gehört nicht auf So Konsole. was kannst du nicht auf Konsole spielen. Funktioniert aber. Gehört aber nicht Es dahin. funktioniert, aber es fühlt sich falsch an. Richtig. Wie gesagt, für mich und für dich auch, also für uns beide, ist Stronghold und Stronghold Crusader die besten Teile der Reihe und das werden sie auch immer bleiben. Leider ist Stronghold eine viel zu kurze Reihe gewesen. Ja, es Es hat, es hatte nur gab, 2 Spiele. ja, es gab leider nur Crusader und Stronghold, schade. Aber beide kann man wunderbar günstig erstehen. Auf GOG. Auf Good Old Games oder auf Steam. Wenn sie im Angebot sind für einen gottverdammten Euro, da hatten wir auf jeden Fall Spaß damit. Ja, da würde ich sagen, wir beenden unseren kleinen Einblick in die großartige Stronghold-Reihe. Ich danke dir, Markus, dass du mir da warst, um mich zu unterstützen. Immer wieder gerne. Steuern folgen. Und damit sage ich wie immer, macht, was immer ihr wollt. Aber gibt uns, aber wie wär's mit einer kleinen Gabe? Nun komm schon. Macht's gut.